Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 15, Tegel, den 25. August 1795. Ich weiß nicht, lieber Freund, ob ich Ihnen werde viel schreiben können. Ich eile daher, zuerst einiges über den Musenalmanach abzumachen. Auch die jetzige Lieferung hat gar sehr meinen Beifall. Harders Parthenope ist ganz haderig, voll seiner Vorzüge, aber, wie es mir wenigstens scheint, auch seiner Unarten. Das Stück hat im Ganzen einen schönen, ergreifenden Gang und einzelne, unendlich liebliche Stellen, aber auch so viel Mystisches und ein so durchaus verbreitetes Halbdunkel, dass mancher leicht daran irre werden kann. Einiges ist mir in der Tat unverständlich, so folgende Stelle, die ich Sie doch noch einmal anzusehen bitte. Der Baum, der rein geläutert von der Erde düften, ein himmlisches Gewächs, den runden Saum, umschreibet mit der Sonne goldnen Schriften. Heißt das, die Sonne beschiene die Spitzen der Blätter, so ist es doch beinahe schwülstig ausgedrückt. Die beiden kleineren Stücke mit D unterzeichnet sind doch wohl auch von ihm. Sie sind sehr schön, sehr zart und griechisch ist sein kleines mit E unterzeichnetes Epigramm. Die beiden Änderungen in der Entfernten und Madeira habe ich gemacht. In dem letzteren aber heißt der Vers ihr Gebet und einen Tempel, wofür ich nun ein Gebet und so fort, wie Sie schrieben, gesetzt habe. Meyer hat Ihnen gewiss noch immer sein Bestes geschickt, ob ich gleich die Biondina nicht recht verstehe. Die Boten sind recht artig. Wie kommt Ihnen sein Brief vor? Haben Sie noch mehr als dies eine recht hübsche Ding von Kosegarten? Wer ist der Y mit dem närrischen Herzenswechsel? In dem Gedicht der Mereau, glaube ich, werden Sie eine kleine Änderung machen müssen. Es heißt, es rauschen die Wellchen und reißen manch Blümchen vom Ufer in Quell. Der Artikel kann hier nicht fehlen. Seien Sie so gütig, mir hierauf zu antworten. Ich will lieber das Gedicht so lange zurückbehalten. Überhaupt wünschte ich, dass Sie mir mit nächster Post nun schreiben könnten, was Ihnen noch etwa über den Druck des Almanachs einfällt. Denn ich denke, er soll mit künftiger Woche angehen. Goethes Reise und wahrscheinlicher längerer Aufenthalt tut mir für Sie, der Sie einen so sicheren Nachbar an ihm hatten, doppelt leid, ob ich ihn gleich gern in Italien, wohin ich noch ganz gewiß 1797 zu gehen denke und mit großem Verlangen steuere, fände. Von seinem Werke, wenn es auch freilich bei einem solchen Umfange in einigen Stücken wird mangelhaft sein müssen, verspreche ich mir sehr viel. Dass mein Bruder den Weg in die Schweiz über Venedig und Mailand genommen, schrieb ich Ihnen wohl schon. Sein letzter Brief ist aus Venedig, wo ihn die Schönheit und Neuheit der Gegenstände bezaubert. Woltmanns Rezension der Musenalmanache will ich zwar nicht naiv und höflich nennen, aber ganz so arg, als sie ihnen Schreivogel geschildert hat, ist sie doch auch nicht. Ich habe sie vor ihrem Briefe gelesen, und da Woltmann wenig bisher rezensiert hat, so ist er mir gar nicht eingefallen. Sie zeichnet sich doch immer vor den übrigen belletristischen Rezensionen der ALZ aus, wie außer mir ja auch mehrere urteilen, daß das Tadelnswerte getadelt worden sei, ist mir darin nicht aufgefallen, wohl aber war das Mittelmäßige zu sehr gelobt. Unverzeihliche Fehler dieser Rezension waren, daß sie äußerst wortreich, zum Beispiel über den Nutzen der Almanache, und ziemlich gedankenleer war, daß sie schlecht und affektiert geschrieben war, Blumen und Blüten kam auf 20-mal vor, und daß der Rezensent auf eine unausstehliche, prätensionsvolle Weise einem Herrn T. einen Kranz erteilte, von dem dieser nun wieder einzelne Blumen an ich weiß nicht wen abgeben sollte. Ich sehne mich unglaublich wieder zu Ihnen, liebster Freund, es fehlt mir nicht wie Ihnen an Zerstreuung, aber die brauche ich wenig, ganz aber an einem solchen Ideenwechsel und einem solchen freundschaftlichen Genuss. Überhaupt sagt mir doch unsere Trennung aufs Neue, daß Sie nicht in Jena leben sollten, wenn ich bedenke, daß meine Abwesenheit Sie, Goethen, der doch bei weitem nicht immer da ist, abgerechnet, in eine wahre Einsamkeit versetzt, so könnte mir bange werden. Ich würde nirgends, wo ich auch lebte, für Ihren Umgang einen Ersatz finden, das fühle ich sehr lebhaft, aber Ihnen würde eine große, lebendigere Stadt doch mehr Stoff von außen zuführen, dessen Sie zwar nicht zum besseren Gelingen Ihrer Arbeiten, denn es ist wunderbar, wie selbstständig und selbstgenügsam Sie von dieser Seite sind, aber doch zur minderen Anspannung in einem arbeitsvollen Leben und zu einer froheren, mannigfaltigeren Existenz bedürfen. Auch wünschte ich Sie noch unabhängiger, selbst die Horen ärgern mich manchmal. Sie beschränken doch wohl hie und da Ihre Freiheit und Ihre Wahl in der Arbeit. Herzlich freue ich mich, in 5 Wochen wieder bei Ihnen zu sein und mich für die lange, saure Entbehrung zu entschädigen. Leben Sie herzlich wohl, 1000 Grüße an Lolo von mir und von meiner Frau an Sie beide. Adieu, Ihr H.